Hey, Chris! Hallo, Peter! Weißt du, ich hab mir gedacht, als ich so alt war wie du, hat mir mein Onkel Roy ein Bier angeboten. Nach dem Trinken war ich so aufgeregt, dass ich einschlief. Ich muss im Schlaf gezappelt haben, denn als ich aufwachte, hatte ich keine Hose mehr an. Onkel Roy habe ich danach nie wieder gesehen. Stellte sich raus, wir waren nicht mal verwandt. Aber dass er damals ein Bier mit mir geteilt hat, fand ich absolut mega cool. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das eine gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Typen, die es hergestellt haben, sind tot. Warte, mein Freund, und dafür kriegst du jetzt eine Anzeige, du stockschwuler Arschficker. Kreuzweise am Arsch lecken, wenn ich frisch gefressen habe. Was mir kreuzweise am Arsch lecken, wenn ich frisch gefressen habe. kratzen mir kreuzweise am Arsch lecken, wenn ich frisch geschissen habe.